Ho. Hello. Na, haben wir hier einen schönen Ausflug heute, die letzten 5 Tage. Mann, haben wir uns nicht reden lassen. Ja. Ja, so für 6 Geocatch, so für 6 vom Tierheim, ja. Vor dem Seuchebecken, Crossfit im Moshpit. Vom Session-Teich zu Texten 3. Du machst dir deinen Tag ins Hemd, Schreckgespenst, Zweckgespenst. Kett und Hemd, Latin Dance am Kunstteich. Einen Wunsch frei, keinen Dunst, was aber bitte mal 3. Im Bumsfleisch, als jung bleibt, Munterheit gesund bleibt. Rumschreit, so eine Lumperei, dumm und geil, hungerfrei. Uah, hier sitzt mit Petrov und Schicki, hier sitzt Herr Specht und deckt euch eine CVS ins Heft, war fett und guten Catch, zu viel Hatch. Einen Catch am Zeschenteich, zwei Speck und Ei, eine Brezel für die Rotväter. Leckerei, Bäckerei, Zeschenteich, MacLight im Wettstreit mit Reptile, Kaffee im Wasser, Sternzeichen, Netzteil, der große Wacke, Nokia, Ladekabel, Wurfmesser, Durchmesser, Schädel, Kaufen, Kleiderkopf. Werde Apple Live Datei, Herres Bäckerei, Bernstein, Säure Becken, muss meinen Schätze, geh hinten. Geocachen, finde ein Skelett aus Brot treffen und der Tempelsofa, Butterhose, Yoga am Zeschenteich, jenseits von Mad Max 3. Ich sehe Tierquälerei, sie schneiden den Walhai bei lebendigem Leib in Scheiben 80 Cent. Eines Schweinesteak 80. 1,80, eine Flasche Wasser, PET. 2 Euro ein Bier im EAC, das ist vollkommen okay. Lieber so als ein Keks im Sichelmond. Bitte schon. Ich sehe die Menschheit, ich sehe ein Tierheim, ich sehe Einrichtunganlagen in verschiedenen Standards. Bekomme Anlagen von dem Arbeitsamt, fahre mit meinem Bruder im blauen VW der orangen Sonne entgegen. Einen Goldfisch eben, Sichelmond, grün, türkis ins Blau, zum Indigo, über Yellow viel schneller Beats. Gestört aber geil. Bodenschätze, Tellerminen, alle machen Buckel, krumm, Katze, Kuh, harter Stuhl, nur Beavis scheißt geschmeidig, einzig und alleinig, eine Line über Yellow Fields, weg at home, zu Melodien, die, Oberstreet, die, und die Oberstreet, bleibt am Boden wie Heidelbeeren, lass die Sau raus, in der Schweinezucht Langenau. Und das Einzigste, was dich schützt, ist ein Deodorant, Hopfenextrakt, Wolken gekratzt, Soldat, Soldat, volle Kraft, eure Kriege sind nicht die meinen, vor dem Heim sitzt ein Rachermandel aus, Reitenau und zählt, Scheine mit Shisha den ganzen Jahre auf, Jonathan, Delphine, Boris Jelzin, das heißt Zeitzeuge sein als Beiläufigkeit, Tentakel, Debakel, Hartet, Quartet, Bootleg und Tupac, und der Arschtritt von dem der Fuß, er im Schuh steckt, von Vater Stadt bezahlt, Vögel, die in Pfützen baden, auf Parkplatz, zwischen festgetretenen Sternideckel, Tretaminen. Termiten die fressen, auf dem Weg zum Zeschenteich, kettenreif, blendet weiß, einstellt dich ein aufs Mecker live aus der Bäckerei. Am Zeschenteich, so viel veganes Met, nenn es Fett, so viel Schiebercap, Gatsby, Hats, simplestes Win-Win-Rezept, Mindestens von Intellekt. Chimperator.